Kundgabe 2178. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.12.1941. Ringen um die Seelen im Jenseits. Gottes Barmherzigkeit. In der Ewigkeit ist ein Verharren des Geistigen im gleichen Zustand unmöglich. Denn ob auch das Wesen zur Untätigkeit verdammt ist, als Folge seiner Unvollkommenheit, und also kraftlos ist und ohne Kraftzufuhr bleibt, es wirkt sich diese Kraftlosigkeit nach längerer oder kürzerer Zeitdauer aus. Und zwar in einer Weise, dass entweder das Wesen sich verhärtet, also immer weiter sich von Gott entfernt, oder seine Lage zu verbessern sucht durch Liebetätigkeit im Jenseits. Es kann zwar der Untätigkeitszustand endlos lange Zeiten dauern, und für die Menschen würde diese Zeit ein Ewigkeitsbegriff sein. Doch ewig unverändert bleibt die Seele nicht in dieser Lage. Um eine solche Seele wird ständig gerungen von Seiten der Lichtwesen, sowohl als auch von Seiten der Finsternis. Zumeist ist die Macht und Kraft der Lichtwesen wirksamer, doch der Kampf um viele Seelen außerordentlich schwer, weil die Lichtwesen den Willen der Wesen nicht zwingen können, dieser aber mehr der finsteren Macht zugewandt ist. Der Wille einer zur Untätigkeit verdammten Seele wird aber erst dann tätig, wenn ihr der Zustand unerträglich erscheint. Also es muss erst das Verlangen nach einem anderen Zustand in der Seele erwachen, ehe sie den Bemühungen der Lichtwesen zugänglich ist. Und es dauert dies oft unendlich lange Zeit. Solange jedoch das Wesen im gleichen Zustand verharrt, das heißt, der Wille zu schwach ist, als dass sich das Wesen zu einer Änderung seiner Lage entschließt, ist es noch nicht hoffnungslos, auf die Seele einzuwirken, was die Lichtwesen stets und ständig versuchen. Erst wenn die Gegenkräfte ihren Einfluss so ausüben, dass das Wesen ihnen verfällt, dann wird ein Leiten zur Höhe immer aussichtsloser. Obgleich auch dann die Liebe und Gnade Gottes noch nicht aufhört und auch in die tiefsten Tiefen seine Barmherzigkeit herniedersteigt, emporzuholen, was seine Liebe und Barmherzigkeit annehmen will. Die Möglichkeit einer Rettung ist immer, und es wird auch immer wieder dem Wesen blitzartig ein Licht leuchten, das zur Höhe weist, und der geringste Wille nach Licht zieht willige Kräfte an, die dem Wesen den Aufstieg zur Höhe ermöglichen. Denn alles Vollkommene im Jenseits ist erlösend tätig und sucht aus der Finsternis, die Seelen emporzuholen, zum Licht. Amen.